Eine Sitzung der Mitarbeiter des Bereiches für die Wiederherstellung von Wäldern, die Landespflege und den Umweltschutz fand am 6. Februar im Kulturpalast des Volkes in Pjöngjang statt. Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten und Vorsitzender des Ministerkabinetts der DIVJK, nahm zusammen mit den Funktionären der Partei und Militärorgane, des Ministerkabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen, mit den leitenden Mitarbeitern der Partei und Marktorgane der Bezirke, Städte und Kreise sowie mit den Mitarbeitern des Bereiches für die Wiederherstellung von Wäldern, die Landespflege und den Umweltschutz an der Sitzung teil. Auf der Sitzung wurden die Erfolge und Lehren aus dem Kampf für die Wiederherstellung von Wäldern und der Arbeit für die Generalmobilmachung für die Landespflege im Vorjahr analysiert und bilanziert und die Maßnahmen für die Erfolge in diesem Jahr besprochen. Es gab Referat und Reden. Auf der Sitzung wurden auch die Abweichungen im Vorjahr analysiert. Die Teilnehmer sahen sich eine Videoaufnahme über die Wiederherstellung von Wäldern und die Generalmobilmachung für Landespflege im Vorjahr an.